Andacht am 4.4.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Jesus verändert sich nicht. Ich hatte eine verrückte Nacht und ich denke, es war meine Schuld. Letzte Nacht, als ich ins Bett ging, dachte ich über die Kraft Gottes nach. Und dann sagte ich dauernd zu ihm: Herr, ich habe seit einer ganzen Weile nichts mehr geträumt. Ich möchte wirklich gerne wieder etwas träumen. Einen prophetischen Traum. Ich möchte wirklich einen Traum. Das ist eine wichtige Lektion, die ihr lernen könnt. Wenn ihr euch etwas wirklich wünscht, wenn ihr es wirklich ersehnt, wird es euch zuteil werden. Ich lag also auf meinem Bett und wollte dann schlafen. Ich wünschte mir von Gott, einen prophetischen Traum zu haben. Dann hatte ich einen dieser verrückten Träume die ganze Nacht hindurch. Ich wachte immer wieder auf und ging immer wieder neu in den Traum zurück, um ihn weiterzuträumen. Das ging die ganze Nacht so rein, raus, rein, raus. Ich werde ein bisschen über den Traum reden. Ich habe noch nicht ganz herausgefunden, was es mit dem allem auf sich hat, aber ein bisschen erzähle ich. Es ging um Russland und die Ukraine. Ich war in einem großen Bus, denn ich musste nach Russland und in die Ukraine fahren. Es war schon Abend und wir waren ein gutes Stück gefahren, da fiel mir ein, ich habe gar keinen Pass dabei. Ich stoppte den Busfahrer und sagte, ich muss aussteigen, ich habe keinen Pass dabei. Aber zwei Frauen hielten mich auf. Ich stellte fest, dass sie beide Christinnen waren. Sie sagten, keine Sorge, wir kennen eine Strategie, wie du durch die Ukraine nach Russland kommen kannst. Es war sehr interessant. Ich bin jetzt sehr, sehr müde. Das war verrückt, die ganze Nacht rein und wieder raus. Außerdem waren meine Gefühle in dem Traum sehr stark. Warum erzähle ich euch das? Leute, wir haben keine Ahnung, wie viel wir in der geistlichen Welt erleben können. Ich könnte viel mehr Träume haben, wenn ich mich danach sehnen würde. Wir müssen uns die geistlichen Dinge wünschen, damit wir sie erfahren. Ich habe gelernt, wenn ich etwas nicht erlebe, dann sehne ich mich nicht wirklich danach. Ich weiß das und trotzdem hatte ich einige Nächte lang keinen Traum. Während ich diese Nacht träumte und immer wieder aufwachte, war mir klar, wenn ich jetzt aufstehe, habe ich den Traum nicht zu Ende geträumt. Das hat keinen Sinn. Also habe ich immer weiter geträumt. Meine Frage an dich ist, was sind deine Wünsche? Wonach sehnst du dich? Unsere Wünsche bestimmen, was wir geistlich erleben. Wenn wir uns nach etwas sehnen, laufen wir dieser Sache hinterher. Wir geben viel Zeit und Geld dafür aus. Aber ersehnen wir uns Geistliches? Noch etwas war interessant. Als ich wusste, dass der Traum zu Ende ist, schlief ich noch weiter. Doch es geschah noch etwas. Gott sprach zu mir, deutlich hörbar. Er wiederholte, was in Hebräer 13,8 steht. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Das war so kraftvoll und ich dachte eine Weile darüber nach. Dann schlief ich wieder ein. Und Gott sagte wieder, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Als ich aufstand, ging ich direkt in meinen bequemen Stuhl, in dem ich meine Zeit mit Jesus verbringe. Ich las diese Stelle in mehreren Übersetzungen, in der Passion Bibel, in der King James Übersetzung und so weiter. Diese Stelle wirkt dort im Hebräerbrief beinahe wie aus dem Kontext gerissen. Was wir wissen müssen, Hebräer vergleicht immer. Den Berg Sinai mit dem Berg Zion, den Alten mit dem Neuen Bund, das Opfer von Tieren mit Jesu Opfer am Kreuz, den alttestamentlichen Hohepriester und Jesus als unseren Hohepriester. Er vergleicht alles, vom Alten Testament zum Neuen Bund. Nun, an dieser Stelle in Vers 8 lehrte er die Hebräer, Jesus verändert sich nicht. Wir denken, das ist ein nettes Wort. Aber viele Christen glauben das nicht. Sie glauben, er ist der Heiler, solange sie gesund sind. Wenn sie krank sind, glauben sie es nicht mehr. Sie glauben, Gott ist der Versorger, wenn sie genügend Geld haben. Aber wenn Rechnungen hereinflattern, glauben sie nicht mehr daran. Bei ihnen ist alles gut, bis die Krise kommt. Ich habe im Jahr 1983 eine Serie über Glauben gemacht. Darin traf ich eine wichtige Aussage. Sie lautet: Glaube wird nicht gemessen an dem, was man sagt, dass man glaubt. Zum Beispiel, wenn in einer Versammlung die Salbung so groß ist, wenn alle sagen, die Kraft Gottes ist da und alle rufen dann aus, ich glaube, ja, ja, ja, ich glaube. Aber kaum ist man wieder zu Hause, landet man in seinen chaotischen Umständen, dann merkt man, dass man nicht glaubt. Glaube wird nicht gemessen an dem, was man sagt, dass man glaubt. Paulus sagt deutlich, was du siehst, brauchst du nicht glauben. Ich brauche nicht für Brasilien Kids Care glauben, wenn das Geld auf dem Konto liegt. Das ist dann nur eine theoretische Frage. Wir brauchen für Brasilien Kids Care jeden Monat mehr und es ist immer da, ich kümmere mich nicht darum. Ich muss meinen Glauben in schwierigen Zeiten beweisen. Wenn ich Geld brauche, um für die Ernährung der Waisenkinder zu sorgen, kann ich den ganzen Tag lang proklamieren, Gott ist der Versorger von Brasilien Kids Care. Gott wird die Kinder versorgen. Und wenn ich morgen Rechnungen bezahlen muss und das Geld nicht habe, und wenn ich dann Briefe an meine Freunde schreibe und alle um mich herum bitte, bitte betet um Versorgung, dann glaube ich nicht. Paulus, ich denke, er schrieb den Hebräerbrief, will sagen, alles ändert sich, du veränderst dich, deine Umstände verändern sich. Aber Jesus ändert sich nie. Der Finanzmarkt verändert sich, die Welt verändert sich, die politischen Umstände ändern sich, das Klima ändert sich, die Welt ändert sich sehr schnell. Wenn ich wirklich glaube, dass Jesus der Unveränderliche ist, muss ich mein Leben daran ausrichten. Gott hat mir gezeigt, es wird noch viel schlimmer werden. Viel, viel schlimmer. Es wird wirklich schlimm werden. Ich bin kein Mensch, der nur Schlimmes sieht, denke ich. Und ich glaube auch nicht an Verschwörungstheorien. Aber ich habe gesehen, was die nächsten Jahre geschehen wird. Ich habe Covid gesehen, ich habe den Krieg in der Ukraine gesehen und ich habe große Veränderungen in der Politik gesehen. Doch inmitten der Tatsache, dass das alles geschieht oder geschehen wird, sagt Paulus, es gibt eine Person, die sich in alledem nicht ändert. Jesus. Alles wird erschüttert, aber er nicht. Das will uns Paulus sagen. Und wenn du denkst, dass es dir weiterhin gut gehen wird, weil du ein Christ bist, oh nein, so wird es nicht sein. Ich glaube an zwei Dinge. Ich glaube an den großen Abfall. Viele Christen werden von Gott abfallen. Ich denke, die Bibel ist da sehr klar. Ich könnte euch das mit mehreren Bibelstellen belegen, nicht nur mit einer. Ich glaube aber, dass zugleich die Ernte sehr groß sein wird. Viele Menschen werden vom Christentum Abstand nehmen und viele werden geerntet werden. Warum werden viele Christen weggehen? Letzte Woche habe ich ein Live über Johannes den Täufer gemacht. Ich sprach davon, dass er Anstoß an Jesus genommen hatte. Johannes war die Person, die den Weg für Jesus bereiten sollte. Er hätte nicht an Jesus Anstoß nehmen sollen. Wenn du nicht Anstoß an Jesus nehmen willst, musst du dich vorbereiten. Eine der Vorbereitungen ist, zu wissen und zu glauben, dass Jesus unveränderlich ist. Jesus ist kein Anhängsel. Wer Jesus nur zu seinem Leben hinzufügt, um ein besseres Leben zu haben, wird erleben, dass das nicht funktioniert. Jesus ist alles. Er wird sich nicht verändern. Schaut, was in Vers 9 steht. Deshalb lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird. So lasst euch nicht täuschen durch Speisen, von denen diejenigen keinen Nutzen hatten, die danach wandelten. Wie? Redet die Bibel hier über unser Essen? Unsere Ernährung? Sollen wir jetzt keinen Zucker mehr essen oder was ist hier gemeint? Ich denke, Zucker wegzulassen ist gut, aber darum geht's nicht. Es geht um die Religion. Wenn wir den Korintherbrief, den Römerbrief oder den Epheserbrief lesen, geht es überall um das gleiche Thema, nämlich, dass rituelle Handlungen keinen Sinn haben. Wir lesen weiter. Wir haben einen Altar, von dem die, die noch dem alten Heiligtum dienen, nicht essen dürfen. Es geht also um das Opfer, nicht ums Essen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohenpriester für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Er redet von den Opfern und was sie uns bringen. Jesus Christus ist der Einzige, der sich nicht ändert. Wir müssen täglich von ihm essen. Wenn dein Herz nicht durch Gnade, also im neuen Bund, gefestigt ist, dann wirst du erschüttert, wie die Welt erschüttert wird. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, iss von mir. Ich bin das Wasser des Lebens, trink von mir. Doch was machen wir? Wir essen hier, wir trinken dort, wir trinken von allen Quellen, die sich uns anbieten. Das ist nicht das Essen des wahren Brots, denn das wahre Brot ist nur Jesus. Wenn wir nur davon essen, wer Jesus ist und was er am Kreuz tat, dann werden wir feststehen und nicht mehr erschüttert werden. Ja, hier kommt die Frage auf, wie esse ich Jesus? Was tue ich, wenn ich Brot esse? Ich beiße ab, ich kaue es, ich schlucke es, es geht in mein Verdauungssystem, es wird verdaut, wird ein Teil von mir und gibt mir Energie. Genau so ist es mit Jesus. Du gehst zu Jesus, du meditierst über ihn, das ist das Kauen. Eine Worterklärung für meditieren ist tatsächlich kauen, kauen, kauen. Du setzt dich also hin und sagst, Jesus, du bist so wunderbar. Du bist wunderschön. Dein Werk am Kreuz ist wunderbar. Wir verbringen so viel Zeit damit, die Bibel religiös zu lesen oder falsch zu beten. Wir denken, dass wir uns Gott irgendwie nähern müssen. Aber wenn wir unsere Gebetszeit nicht aktiv nutzen, haben wir danach nichts gegessen. So essen wir Jesus nicht. So wird dein Herz nicht gekräftigt durch Gnade. Solche Gebetszeiten, wo wir eine Liste haben, die wir herunterbeten, wo wir Jesus sagen, was er tun soll, sie sind nutzlos. Wir glauben nichts und erfahren keine Stärkung. Wir glauben ja nicht einmal, dass sich nach dieser Gebetszeit etwas verändert hat. Dann gehen wir in den Tag und sagen, ein schwieriger Tag liegt vor mir. Und wir gehen zu einem Bruder. Ich habe gerade schon gebetet. Kannst du für mich beten? So reden wir hin an Gott. Danach sprechen wir über das gleiche Problem mit Freunden. Das bringt dir nichts. Ich erinnere euch an meine Herausforderung, an euch 21 Tage keine Bitten an Gott zu richten. Zugleich überzeugt euer Herz, dass alles schon vollbracht ist. Wie betest du also? Jesus, du bist wunderbar. Du bist der eine, dem ich heute vertraue, dem einen, der Brot und Fisch vermehrte, dem glaube ich heute, demjenigen, der Mitgefühl mit der Frau hatte, dem vertraue ich heute meine Probleme an. So kaust du. Jesus, du veränderst dich nie. Du bist die Lilie in der Wüste. Du bist mein heller Morgenstern. Du bist so schön. Das bedeutet meditieren. So werden wir nicht erschüttert, wenn alles erschüttert wird. Etwas, was mich sehr bewegt und ich hinterfragte das wirklich, ist, wie ich sah, dass die Menschen Dinge aus dem neuen Bund herausnahmen und benutzten, um Jesus zu nichts anderem zu machen als zum Geber in ihrem Leben. Was er mir alles gibt. Es ist wahr, ja, ich habe alle Versorgung durch ihn, alle Gesundheit, alles, was ich zum Leben brauche, habe ich durch ihn. Das stimmt, ja. Aber das war nicht der Zweck des neuen Bunds. Der Zweck des neuen Bunds war nur, dass wir eine persönliche Beziehung zu Gott haben können. Wenn ich sah, wie die Menschen diese Tatsachen missbrauchten, wurde ich so traurig. Dann fiel mir ein, dass Paulus genau das Gleiche erlebt hatte. Er sagte, durch Gnade ist uns vergeben. Und die Menschen meinten, dann können wir ja weiter sündigen. Und Paulus war entsetzt darüber. Wie kann das sein? Ich stellte für mich fest, nein, ich muss den neuen Bund weiter predigen, aber ich muss klar machen, dass es um Jesus geht und nicht um das, was er uns gibt. Jesus verändert sich nicht, er ist derselbe für immer und immer und immer. Deshalb sagt Paulus, durch Gnade. Was sind fremde Lehren? Alles, was zum vollbrachten Werk hinzugefügt wird und wenn Jesus nicht zum Mittelpunkt von allem gemacht wird. Schaut in Vers 12. So ist auch Jesus außerhalb der Stadt gestorben, um durch sein Blut das Volk von aller Schuld zu reinigen. Reinigen ist falsch übersetzt. Im griechischen Original heißt es, er hat sein Volk mit seinem Blut geheiligt. Wisst ihr, was das bedeutet? Heiligen ist die Verbform von Heiliger. Wenn Jesus uns heiligt, sind wir Heilige. Die katholische Kirche hat Heilige, wenn sie tot sind. Aber die Gemeinde Christi hat Heilige, sobald sie glauben. Vers 13. Also lasst uns zu ihm vor das Lager hinausgehen und die Schande mit ihm teilen. Vers 14. Denn wir haben hier auf Erden keine bleibende Stadt, aber wir streben und ersehnen die zukünftige. Was er uns sagt ist, wenn Jesus unveränderlich ist, wenn wir ihn essen und er unser perfektes Opfer ist, wenn dieser Ort hier nur vergänglich ist und wir woanders hinkommen werden, wenn unser Leben sich nur um Jesus dreht, dann werden unsere Herzen mehr auf den Himmel fixiert sein als auf die Erde hier. Schaut, wie er es beschreibt. Wenn Jesus alles getan hat und alles dreht sich um ihn, wenn er die Realität und ewig ist, wenn unser Sieg durch ihn ewig ist, dann ist unser Ziel der Himmel, wo wir leben werden. Aber Reinhard, Leben ist ein Opfer. Da stimme ich zu, das steht so in der Bibel. In Vers 15 spricht Paulus über das perfekte Opfer, das Jesus dargebracht hat. Er sagt, dass wir kein weiteres Opfer mehr zu bringen brauchen. Kein Gebet, kein Fasten, kein Spenden, keine Fürbitte, keins dieser Opfer. Welches Opfer also will Jesus? Das Opfer unserer Lippen, das Opfer, ihn zu preisen und zu ehren. Wenn du begreifst, dass nicht wichtig ist, was um dich herum los ist, sondern dass es dir gut gehen wird, wenn du Jesus im Mittelpunkt hast, dann kannst du ihn dauernd loben. Das sagt Paulus. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wenn wir verstanden haben, was Jesus für uns getan hat, wie können wir ihn nicht den ganzen Tag loben? Was machen wir oft? Wir bringen religiöse Opfer, aber wir beschweren uns den ganzen Tag über unser Leben und unsere Umstände. Ich wage jetzt eine sehr herausfordernde Aussage. Wenn dein Leben kein dauerndes Opfer des Lobes an Jesus ist, frage ich mich, ob du wirklich verstanden hast, was Jesus am Kreuz getan hat. Wir verlieren uns in religiösen Aktivitäten und in unseren Sorgen, in Diskussionen mit Geschwistern. Wir nehmen Bibelverse aus dem Kontext und machen sie wichtiger als Jesus. In alledem ist das Opfer des Lobes nicht auf unseren Lippen. Ich denke, je mehr du verstehst, wie unveränderlich und wertvoll Jesus ist, desto größer wird dein Opfer des Lobes in deinem Leben sein. Mach heute eine Inventur von deinem Leben. Bitte vielleicht auch die Menschen um dich herum. Wenn ich nicht eine Person bin, die grundsätzlich positiv denkt und aus deren Mund beständig Lob an Jesus kommt, wenn ich ein Mensch bin, der sich immer beschwert über die Probleme und Schwierigkeiten im Leben, bitte mach es mir bewusst. Vielen Menschen ist das ja gar nicht bewusst. Sie konzentrieren sich auf ihre Probleme. Frage die Menschen um dich herum: Bin ich eine Person mit negativer Einstellung? Bitte den Heiligen Geist, bitte mach mir bewusst, dass ich Jesus nicht lobe. Ich möchte zuallererst Jesus loben und preisen, wenn ich aufwache. Wenn du ein Mensch wirst, in dessen Leben das Opfer von Lob und Preis für Jesus zum Alltag gehört, wirst du ein Mensch sein, der glücklich und zufrieden ist. Denn dann ist dein Herz sicher. Eins ist fest: Jesus. Du wirst dich nicht mehr mit falschen Lehren beschäftigen und die Menschen um dich herum werden erstaunt sein. Alles um dich herum wird erschüttert, doch du stehst fest. Das Opfer Jesu zieht unser Opfer hinter sich her, ein Opfer von Lob und Preis. Ich habe Probleme damit, wenn Menschen lehren, man solle positiv über sich selbst denken, man solle sich überlegen, wie perfekt man sei. Denn dieses Denken nimmt Jesus aus dem Mittelpunkt. Ohne Jesus bin ich nichts. Ohne Jesus bin ich nicht nett und schlau. Ich bin egoistisch und ungemütlich. Nur Jesus gab mir eine andere Natur. Er hilft mir jeden Tag, mich zu verändern. Aber ohne ihn hilft es mir doch nichts, Positives über mich zu proklamieren. Vielleicht fühlt man sich ein bisschen besser, denn negative Menschen leben nicht gut. Aber das positive Bekenntnis über dich selbst wird dir irgendwann nicht mehr weiterhelfen, denn es dreht sich alles nur um dich. Hebräer 3 sagt, wir müssen unseren Fokus auf ihn setzen. Wenn du auf ihn schaust und ihm dankst, wirst du stark sein. Keine falschen Lehren, Jesus im Mittelpunkt. Niemand von uns weiß, was geschehen wird, weder heute noch demnächst. Wir wissen nicht, ob wir gesund bleiben. Wir haben keine Ahnung, was mit dieser Welt geschehen wird, ob irgendeine Katastrophe geschehen wird. Wir wissen nicht, ob ein naher Verwandter von uns einen Unfall erleiden wird und so weiter. Aber Jesus wird sich nicht verändern. Mitten in allem bleibt er derselbe. Diese Wahrheit ist so wichtig. Daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Nichts ist stabil außer Jesus. Ihr habt keine Ahnung, wie instabil mein Leben früher war. Ich war einer der wankelmütigsten Menschen überhaupt. Gracie glaubt mir das nicht, weil sie mich so nicht kannte. Ich war an einem Tag himmelhoch jauchzend und zutiefst betrübt, immer abhängig von meinen Umständen. Denke nicht, dass mein Leben sich von deinem unterscheidet, denn auch ich muss mich täglich mit vielen Dingen auseinandersetzen. Ich habe Menschen im Haus, ich habe einen Teenager-Sohn, ich sorge für Brazilian Kids Care, das immer mehr wächst, ich muss zum Teil große finanzielle Entscheidungen treffen, das betrifft viele Menschen, ich muss neue Waisenhäuser planen. Doch nichts davon kann mich erschüttern, solange der eine sich nicht verändert. Was um mich erschüttert wird, ist egal, solange er in mir sich nicht verändert. Wirst du innerlich erschüttert oder bist du innerlich fest? Wenn du erschüttert wirst, halte an, unterbrich dein Tun, setze deinen Fokus auf den einen, der stabil ist, und gib ihm die Ehre. Schau auf Jesus und preise ihn. Danke fürs Zuhören.